Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 280, an Goethe, Jena, den 17. Februar 1797. Ich wünsche, dass Sie neulich wohl mögen angekommen sein. Ihre Erscheinung war so kurz, ich habe mein Herz gar nicht ausleeren können. Aber es ist wirklich notwendig, dass man einander, wenn es nicht auf länger sein kann, manchmal nur auf einige Stunden sieht, um sich nicht fremder zu werden. Jetzt wird meine Sehnsucht, Luft und Lebensart zu verändern, so laut und so dringend, dass ich es kaum mehr aushalten kann. Wenn ich mein Gartenhaus einmal besitze und keine große Kälte mehr nachkommt, so mache ich mich in 4 Wochen hinaus. Eher komme ich auch mit meiner Arbeit nicht recht vorwärts, denn es ist mir, als könnte ich in diesen verwünschten 4 Wänden gar nichts hervorbringen. Mein Schwager denkt, mit Anfang des März zu kommen. Er befindet sich aber wegen seiner Wohnung in einiger Verlegenheit, weil diese erst nach Ostern frei wird, und wünschte, doch gleich mit seiner Frau und dem Kinde zu kommen. Dürfte ich ihm in dem äußersten Fall, dass er kein Logis bis dahin finden könnte, wo das von ihm gemietete stitzerische Freiwirt Hoffnung machen, dass Sie ihm Ihr Gartenhaus auf die paar Wochen überlassen wollen? Ich würde ihm raten, meine Schwägerin so lange hieher ziehen zu lassen, aber da kommt unglücklicherweise die Blattern-Inokulation in meinem und Humboldts Hause dazwischen, welche in 3, 4 Wochen vor sich gehen soll, und meine Schwägerin will ihr Kind jetzt nicht inokulieren lassen. Ich weiß also keinen andern Rat und nehme darum meine Zuflucht zu Ihnen. Wünschten Sie Ihren Almanach nicht auf dem Papier gedruckt zu sehen, worauf ich hier schreibe? Es ist viel wohlfeiler als Villon, und mir kommt es wirklich ebenso schön vor. Das Buch kommt ungefähr auf 13 Groschen, da das Villon 18 Groschen kostet. Hermann und Dorothea müssten sich prächtig darauf ausnehmen. Leben Sie recht wohl, sehen Sie, dass Sie sich so bald möglich von Ihren Geschäften losmachen und Ihr Werk vollenden. SCH